Herzlich willkommen zum Gag-Reflex Podcast, Ausgabe 6723, heute mit Andreas Lich. Hallihallo, Lars Pausen. Herzlich willkommen zu unserem Ratgeber- und Informationspodcast. Namens Gagreflex. Ja, ihr stellt uns eure Fragen an mail@gagreflexpodcast.de. Das können Fragen über Liebe, Leben, Leidenschaft, Freundschaft, Hassschaft, Zukunft, Job, Vergangenheit, Historie und Biologie sein. Alles Mögliche, was ihr wollt. Und wir werden uns über euch lustig machen. Ja, absolut. Das ist unsere Aufgabe, denn ihr habt wie immer die Fragen und wir geben euch die Antworten, die ihr eigentlich nicht hören wollt, aber ihr wisst, dass ihr sie bekommt. Denn wir helfen da, wo wir nicht können, und jetzt haben wir gleich alle Catchphrases runtergerattert und sind ready für die erste Frage. So, also ich möchte mal mit einem Klassiker einsteigen. Lass mich mal kurz gucken, wie hieß das denn nochmal? Ich kann die Zeit überbrücken, indem ich euch jetzt sage, die jetzt noch zuhören, sind ja vielleicht nach einer Minute noch der ein oder andere. Unterstützt uns gerne durch ein Like auf Facebook oder auf iTunes. Oder auf Patreon natürlich, wenn ihr mehr machen wollt als nur den Daumen nach oben, sondern uns wirklich tatkräftig helfen wollt. Also quasi den Daumen rein. Patreon ist den Daumen rein. So und auf Facebook den Daumen hoch. Na, ihr kleinen Schlingel. Vorab, euer Podcast ist absolut feierbar und ich freue mich auf jede neue Folge. Mehr aber auch nicht. Nun zu meiner Frage. Ich bin 18 Jahre alt, womit ich wahrscheinlich zu den etwas jüngeren Zuhörern gehöre, na, wenn du dich da mal nicht täuscht, und komme aus Karlsruhe. Ich sehe recht durchschnittlich aus, bis auf die Überflut an Pickeln in meinem Gesicht. Mein Bruder mobbt mich auch dezent deswegen und haut Sprüche raus, wie wenn man dir übers Gesicht fasst, drückt man unbewusst zwei Pickel aus. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, aber habt ihr vielleicht Tipps? By the way, ich bin recht gepflegt und esse auch recht gesund. Wie war das denn bei euch so? Habt ihr damit auch Probleme gehabt? Bussi. Scheint ein badisches Problem zu sein. Ich komme ja auch aus der Region und hatte auch Pickel. Wirklich? Ja. Richtig schlimm? Ja. Es waren jetzt nicht so mega Akne, ne? Also so, dass man schon sagt, okay, das ist klinisch behandelbar vielleicht in irgendeiner Weise und so. Aber es war schon kurz davor, sag ich jetzt mal. Und es begann bei mir auch erst so mit 16, glaube ich, fing es an. Oder mit 15 vielleicht, 15,5. Bei vielen ist ja schon mit 12, 13. Aber da bin ich immer schon hinten dran gewesen. Bei mir hat sich dann auch erst mit 5 irgendwann einen Penis entwickelt, glaube ich. Die ganze Zeit wusste man das nicht. Und dann kamen irgendwann die ersten Schamhaare auch erst mit 17. Und so auch erst die Pickel mit 16. Ich habe heute den Penis eines 5-Jährigen. Das ist Achso, ich dachte, in der Hand gehabt. Hand, Mund, wer guckt da schon genau hin? Ich habe tatsächlich richtig schlimme Hautprobleme gehabt. Oh. Ich glaube, das haben wir ja auch noch nie besprochen, großes Thema. Oder es waren eine der ersten 15 Folgen, an die ich null Erinnerungen habe, die somit nicht richtig stattgefunden haben. Das wundert mich, du siehst nicht danach aus, finde ich. Was? Ich finde, ich habe immer noch total schlechte Haut. Also immer noch. Und wenn ich jetzt immer noch, wenn ich eine Packung Chips esse oder so, also eine am Tag, dann weiß ich, die nächste Woche habe ich richtig Probleme wieder. Also es ist bei mir echt immer akut. Ich bin einfach natürlich so auch schon ein unansehnlicher Typ. Aber dann noch diese Hautprobleme. Ich habe wirklich früher alles probiert. Klerasil habe ich gehabt, irgendwelche Zinkpasten. Ich hätte es vielleicht auch mal anwenden sollen. Oder so wirklich mit, also ich war kurz davor, eigentlich mit irgendwelchen Rostschutzmitteln oder so mir übers Gesicht zu gehen. Alles probiert, immer wenn es neu rauskam. Und es hat natürlich alles nicht geholfen. Dann war Infrarotlicht, weißt du, was man ja auch manchmal nimmt. Inhaliert habe ich das und war beim Hautarzt und die meinte, ja, da können sie nichts machen, das sind halt die Hormone. Und ich so, ja, fuck off, ey, wenn die mal in andere Richtungen gehen würden, statt nur in die Haut, weil so wird das bestimmt nichts. Deswegen kann ich das völlig nachvollziehen und es hilft, und jetzt kommt es, nichts tatsächlich. Es gibt nichts, was dir hilft. Du bist entstellt, du bist ein Monster, dein Selbstbewusstsein ist wahrscheinlich relativ gering, zu Recht, denn du bist null attraktiv momentan für Frauen, die es einfach nicht wollen, diese ganzen Eiterfressen über ihnen zu haben. Deswegen kannst du bloß hoffen, dass es mit Mitte 20 aufhört. Ja, vielleicht kann der Eiter ja bei einer normal aussehenden Frau helfen, um die Haut noch ein bisschen glatter zu machen. Also da könnte dann schon wieder ein Vorteil da vorhanden sein. Nee, ich meinte auch nur, bei dir sieht man das gar nicht. Also bei Gott wollte ich damit nicht sagen, dass du eine tolle Haut hast. Ich wollte damit nur sagen, dass du offensichtlich als Kind dann nicht den Fehler gemacht hast, viel rumzudrücken, und weil du jetzt nicht so eine verkraterte Haut hast. Bei mir sieht man schon einige Krater an gewissen Stellen. Ich habe mich dann aber auch immer zurückgenommen. Das das kann man dir auf jeden Fall mit auf den Weg gehen. Ey, ich schließe mich Andreas an, das hilft nichts. Ich habe auch genauso, was Andreas gerade gesagt hat, kann ich unterschreiben, auch alle möglichen Pasten ausprobiert. Am besten nicht diese so Klerasil, habe ich mehrfach gehört, das ist das Dümmste, was man überhaupt machen kann. Das trocknet komplett aus. Also vielleicht einfach ein bisschen weniger ist oft mehr, weil man dann irgendwie so ganz viele Chemie und irgendwelche Wasser und so auf seine Haut lässt und die dadurch dann noch mehr austrocknet und alles noch viel schlimmer wird. Und vor allem auch nicht dran rumzupfen, das kann ich ja sagen. Also nicht ausdrücken, wenn dann irgendwie mal beim Arzt ausdrücken lassen oder so und regelmäßig zum Hautarzt geht. Aber nicht selbst ausdrücken, wenn dann informieren dich, wie man das gut desinfiziert, weil sonst kriegst du diese Westerwelle-Krater. Ne? Und die will man nicht. Also das Einzige, was du jetzt machen musst, ist mit gesunkenem Haupt durchs Leben gehen, dich schämen für deine Haut, aber gestärkt aus der Nummer rausgehen, weil wenn die dann alle weg sind und du hast nicht eine komplett verkraterte Haut, dann bist du ein besserer Mensch. Ja, ich habe trotzdem immer diese Leute beneidet, die das gar nicht hatten. Also wo ich so dachte, wie kommen die einfach durch die scheiß Pubertät durch? Ich habe das auch gemacht, Pickel ausdrücken, schön, der ganze Spiegel voller Eiter. Man hat sein eigenes Gesicht gar nicht mehr gesehen, dann hat man da noch was gefunden und dann so einen Drückrausch, dann mit der Schere die Wunde richtig aufgemacht, mit einer Kohlrouladennadel alles rausgeholt, mich richtig entstellt und geritzt dabei und so. Das kann man schon mal machen, wenn es wirklich wichtig ist. Aber bedenke, dass du es nicht akut machen solltest, kurz bevor du irgendwie auf ein Date gehst, hätte ich beinahe gesagt. Aber das ist natürlich eh bei dir wahrscheinlich in weiter Ferne. Was ist mit Sport? Hilft Sport nicht bei sowas auch? Also es gibt viele Sachen, die helfen. Du hast ja gesagt, du bist jemand, der sich gesund ernährt, das hilft. Jemand, der nicht so viel in sein Gesicht schmiert, das hilft. Sport hilft selbstverständlich sehr gut. Ich habe zwar Unmengen Sport gemacht, viel mehr kann man gar nicht Sport machen, als ich Sport gemacht habe und ich hatte trotzdem noch Pickel. Aber ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt hier das Andreas-Links-Lifestyle irgendwie an den Tag gelegt hätte, hier mit schönen Cola den ganzen Tag und Chips, dann wäre sicherlich meine Haut jetzt nicht mehr zu retten gewesen. Und so bin ich, glaube ich, mit ein paar wortwörtlich Narben davon gekommen. Ja. Es ist was einem wirklich einfach das Leben versaut, kann man wirklich nicht anders sagen. Also Sex hilft natürlich auch, ne? Aber das ist ja dieser Teufelskreis. Alles, was hilft, ist eigentlich unerreichbar. Ernährung, sagst du ja, achtest du schon drauf, ist aber natürlich auch wichtig, wirklich keine Süßigkeiten essen. Oder sich zumindest irgendwie auf, weiß ich nicht, 2 Tafeln Schokolade am Abend begrenzen oder so, dass man zumindest einen Anfang findet. Cola ist wirklich extrem schlimm, meintest du ja eben auch schon. Ansonsten wirklich einfach durchhalten, diese 12, 15 Jahre. Viel auf Maskenbälle gehen, wo man dann vielleicht nicht genau dein Gesicht sieht. Vielleicht ist das ein Tipp. Darkrooms, Maskenball. An Fasching, an Halloween, an solchen Tagen kannst du rausgehen und dein Geschäft verrichten. Aber das ist natürlich noch wieder ein Tipp aus der Region, sehr heikel. Aber ich sag mal, würde man jetzt sagen, dass Niki Lauda irgendwie Pickel hat? Nee, nicht wirklich, ne? Also man könnte natürlich davon ablenken mit einer Augenklappe oder so. Ja. Oder schön mit Verbrennung 5. Grades. Oder gibt es das überhaupt? Ich glaube, 3. Grad ist die höchste. Das ist natürlich schon eine Option, dass du irgendwas schaffst, um von den Pickeln abzulenken. Denk da mal drüber nach. Das wäre wirklich was. Ja, also, aber um da jetzt nochmal ein paar ernste Worte, weil du letzte Woche ja auch mit deiner Größe und so rumgeheult hast, muss ich jetzt auch mal hier rumheulen. Das war vor 2 Monaten oder so. Letzte Woche. Man glaubt das gar nicht. Also Leute, du wirst es auch kennen, aber Leute, die das nicht hatten, diese Hautprobleme, die wissen gar nicht, wie stark das tatsächlich am Ego kratzt, so ein Pickel. Also es reicht ja nur ein riesen Pickel irgendwie auf der Nase. Klar, manche wissen das und die sagen dann, oh, jetzt habe ich wieder einen Mitesser mal auf der Nase. Dann denke ich mir immer, ihr seid nicht durch die Scheiße gegangen mit 16, 15, 17. Weil da bist du wirklich, du denkst einfach, du bist minderwertig, eigentlich fühlst du dich wie Niki Lauda, um mal ganz ehrlich zu sein. Du siehst als nur Jugendlicher ohne 2 Weltmeistertitel, ja. Genau, du siehst diesen Unterschied nicht. Du bist unansehnlich, du denkst irgendwie, keine Frau steht auf dich. Dazu muss man sagen, okay, es gibt sicherlich auch einige Frauen, die vielleicht ähnliche Probleme haben, die das dann vielleicht gar nicht stört. Oder ich glaube wirklich, dass das manche vielleicht auch gar nicht so doll sehen. Man sieht es selbst immer viel stärker als andere das sehen, dass man jetzt. Aber wenn eine Frau die Probleme hat, dann will man sie doch auch nicht haben. Ja, gut, aber man kann das schön Eiterfest machen, schönes Eiterfest. Fest der Eiterkeit. Schöne Badewanne voll Eiter volllaufen lassen und dann ein bisschen Spaß haben. Also das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Such dir Gleichgesinnte. Ja, immer Eiter machen. Eins wollte ich noch sagen. Warte mal, was war das denn? Mit den Masken meintest du, das fand ich ganz gut. Mhm. Shit, was hattest du denn eben noch? Weiß ich nicht, ich hatte noch Halloween. Ja, naja. Das gibt's doch nicht, das hatte ich noch nie, Premiere nach 25 Folgen oder so. Das hatte ich letztes und erst ich wusste später wieder, was ich sagen wollte. Den Faden verloren. Auch hässliche Frauen, dann Ekel, will man natürlich Ekel nicht haben. Alter. Ego, es kratzt am Ego so sehr, wie man jeden Abend kratzt. Ach ja, jetzt weiß ich's. Hast du schon mal, weil es gibt ja noch eine andere Variante, hast du schon mal sowas wie Concealer oder so einen Scheiß? Ja, dann probiert, so ein Abdeck-Ding. Ja, das habe ich auch eine Zeit lang dann versucht und dann auch irgendwie gemerkt, dass dadurch nur alles viel schlimmer wird. Weil das ist ja auch noch sowas, was Frauen halt dann als Instrument eigentlich haben. Es gibt es ja auch für Männer. Ich hatte einmal, weiß ich noch, mir so einen Abdeckstift geholt. Ja, ich auch. Mhm. Und habe dann aber den irgendwie, also wirklich gekauft für 4 Euro, was mir schon mega unangenehm war oder keine Ahnung, wie viel es waren, bei Rossmann. Und hab dann, damit es nicht so unangenehm ist, noch Kondome dazugelegt, damit nicht alle denken, ich bin schwul. Prostata-Tabletten. Und hab dann zu Hause irgendwie festgestellt, also dass man noch irgendwie so eine Paste oder sowas braucht. Das war nur halt der Stift und das war dann echt wie so ein Pinsel. Und dann dachte ich immer, okay, kann ich an der anderen Seite das noch aufschrauben? Wie so ein Tintenkiller, weißt du, der so auf zwei Seiten hat. Hatte auch nicht. Und dann habe ich den wirklich umgehend in den Müll geschmissen. Also keine Ahnung. Ich glaube, das war nur der Stift, mit dem man Paste hätte verteilen können oder so. Vielen Dank übrigens an die Erinnerung an Tintenkiller. Ich habe, glaube ich, seitdem ich irgendwie 18 bin, nie wieder das Wort Tintenkiller gehört und auch nicht mehr an diesen ganz speziellen Duft des Tintenkillers gedacht. Dieser Duft, ne? Wenn wir gerade schon beim Eiter waren, so ein bisschen raucht es ja auch danach, ne? Dieser unvergleichliche Duft vom Tintenkiller, interessant. Was war das eigentlich für eine Lösung? Was ist das? Weiß nicht, aber wahrscheinlich ist es längst vom Markt, weil es irgendwie krebserregend ist, so wie das alles. Kann natürlich sein, ja. Schade drum. Rest in peace, Tintenkiller. Also, I feel you, buddy. Das ist auch ein bisschen das Problem, dass wir schon so alte Säcke sind, die hier Fragen beantworten. Normalerweise richtet man sich ja irgendwie so an seine YouTube-Idole, die so 16, 17 sind, die sagen dann, ey, bleib stark, Buddy, Mann. Ey, du bist überhaupt nicht so hässlich, wie du tust. Und wir sind aber schon ein paar Jahre nach diesen Pickel-Erlebnissen. Das heißt, wir können schon so darauf, das ist schon so weit weg, dass es uns nur noch so peripher tangiert. Und deswegen sagen wir eben auch so Sachen wie, okay, du bist einfach, du musst da durch, das bringt einfach nichts. Du lebst jetzt einfach die Hölle. Aber was es zu unserer Zeit natürlich noch nicht gab, sind wirklich so Abdeck-Tutorials und so auf YouTube, ne? Also stimmt, damals hatte man irgendwie so zwei Foren. Ja. Irgendwie das eine war so ein Sexforum, wo man dann einen Post machen musste irgendwie. Und dann gleich Privatnachrichten von alten Männern bekommen hat daraufhin. Ja. Und vielleicht Bravo TV oder so. Aber jetzt kann man ja wirklich einfach sich zig Tutorials angucken. Na, von Sami Slimani oder so. Ja, ja, früher wurde man ja auch dann noch verprügelt, wenn man irgendwie ein bisschen homosexuell aussah. Heute ist es ja auch kein Problem. Heute kann man ja einfach, ja, das ist auch was. Oute dich doch einfach schwul. Ja, dann denkt niemand mehr, oh Gott, hat hässliche Haut, sondern oh je, der Arme. Der hat ganz andere Probleme als seine Haut. Der weiß gar nicht, wo er steht im Leben gerade. Und dann wieder Backdoor beste Freundin kriegen und die dann doch verführen. So, ich bin gar nicht schwul. Das kommt immer gut, wenn uns eins Teenie-Komödien gelernt haben, dann ist, dass es immer sehr, sehr gut ist, seine Freundin anzulügen und zum Schluss sich zu outen, als ich habe mich doch in dich verliebt. Also sie wollen auf jeden Fall Backdoor dann, ne? Oh yeah. Du möchtest wahrscheinlich zur nächsten Frage, nehme ich mal an, ne? Möchtest du das einfach mal vorlesen ab. Ich wollte euch fragen. Ich wollte euch fragen, wie ihr in meiner Situation zwischen Cringe und Geilheit reagieren würdet. Als Backstory. Ich arbeite hauptberuflich als Jäger in einem großen Wald am Rand einer Großstadt. Also ich hätte nie gedacht, dass uns Jäger zuhören. Ja. Verbringe also sehr viele Stunden im Wald. Als Jäger genieße ich meist die Stille der Natur. Manchmal aber kommt es zu teils bizarren Begegnungen mit anderen Menschen. So war ich einmal beispielsweise unterwegs im Geäst, als ich ein Stöhnen wahrnahm, da ich mir nicht sicher war, ob es ein verletztes Tier oder wie des Öfteren ein verliebtes Paar, gefolgte ich dem Geräusch. Ein paar Minuten später hatte ich das Stöhnen ausfindig gemacht, es war mal wieder ein Paar beim Sex. Hier also der Zwiespalt. Schaut man in so einer Situation, die einen doch aufgeilt zu und nimmt vielleicht sogar eine Hand an, oder geht man einfach wieder, als ob nichts gewesen wäre? Mir ist bewusst, dass das spannend wäre, aber es kommt eben doch häufig vor und ich habe Angst, irgendwann in einem schwachen Moment von mir erwischt zu werden. Bin gespannt auf eure Einschätzung. Bei Bedarf kann ich euch weitere Stories mailen. Ihr glaubt nicht, was für verrückte Leute teilweise im Wald rumlaufen. vom Typ mit Trip bis hin zu kranken Fetischisten. Ja, zu oder halt Spanner, ne? Also das ist ja das, was im Wald so unterwegs ist. Aber zu deiner letzten Aussage, hell yeah, schick uns alle verrückten Stories. Wir sind sehr gespannt. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Jägerkategorie hier in diesem Podcast. Ja, Spannen im Wald, während irgendwie da, oder sag ich mal, die Scheidenpilzsammler unterwegs sind quasi in deinem Revier. Ich bin immer nicht sicher, wie die Rechtslage ist. Es gibt ja so Länder, da ist öffentlicher Sex oder Sex in der Öffentlichkeit komplett verboten am Strand und man wird eigentlich erschossen und dann vergewaltigt, laut Gesetzbuch. Wie ist das eigentlich in Deutschland? Ich weiß das immer gar nicht so richtig. Naja, es ist ja dann ganz schnell, also wenn dich jemand anzeigt, ist es Erregung öffentlichen Ärgernisses. Gut, aber das ist natürlich auch, wenn man irgendwie neben das Kino scheißt oder so. Ne? Das ja kriegt gut, man da ja haben wir immer. Schon einige Fälle hier gehabt. Da haben wir schon einige Fälle gehabt. Die man hätte anzeigen müssen, aber ich glaube, es ist Erregung öffentlichen Ärgernisses und das kann, glaube ich, schon auch recht hart bestraft werden, je nachdem, wie krass es ist. Ich glaube allerdings nicht, wenn man jetzt im Wald erwischt wird, dass einem da ganz große Konsequenzen erwarten. Ich weiß es aber nicht. Naja, also würdest du stehen bleiben, wenn du ein Pärchen im Wald erwischen würdest? Ich finde das unheimlich interessant, dass er sagt, dass es ihm häufig passiert. Weil man denkt doch, glaube ich, immer, wenn du mal so Sex im Wald hast, dann denkst du ja wirklich, okay, hier ist wirklich kein Schwein weit und breit, deswegen können wir ja Sex haben. Aber denkt bitte beim nächsten Mal dran, wird immer irgendwo ein spannender Jäger zuschauen. Ich meine, wenn du dir das schon überlegst, dann werden mindestens 30% deiner Kollegen sich das nicht überlegen. Und ich meine, ihr habt ja auch einen Vorteil, ihr habt doch alle diese Fernröhre. Fernglas, da kannst du einfach aus 250 Metern, wie anstatt einem Reh zuzuschauen, schaust du dann halt den Schweinen quasi zu beim Paarungsakt. Ja, es gibt auch immer einen Hinweis, wenn ihr im Wald unterwegs seid und euch ein Wildschwein mit einer Erektion entgegenkommt, könnte ein vögelndes Pärchen irgendwo in der Nähe sein. Das ist so die Faustregel unter Jägern. Das ist so Spuren lesen, ne? Entweder du siehst halt so Scheiße vom Reh, dann weißt du, dass ein Reh in der Nähe ist, oder du siehst halt ein Wildschwein mit einer Latte. Man muss halt dazu immer so den linken Vorderfuß ein bisschen nach hinten stellen, damit man wirklich Einsicht auf die Erektion hat. Nach hinten stellen und nach hinten schießen. Das erste Stück Bein abschießen. Und bei einer Bache ist es natürlich, die ist dann einfach nur feucht, ne? Da sieht man dann natürlich keine Erektion. Wolltest du gerade einfach droppen, dass Bache die weibliche Form ist, oder was? Ich hoffe, dass es die Bache ist. Ich stehe ja sehr auf Frischlinge, wie du weißt, tatsächlich. Ne? Ja. Ich mag ja diese kleinen gestreiften Schweinchen. Ja. Gut, aber ich weiß es nicht, ich glaube, also noch unangenehmer als beim Sex im Wald erwischt zu werden, ist jemanden beim Sex im Wald erwischen. Weil ich meine, das sind einfach zwei wildfremde Personen im intimstmöglichen Akt, den uns Gott überlassen hat. Außer vielleicht einer Geburt oder so. Ich würde mich einfach aus dem Staub machen. Ich würde das auch nicht angucken oder so. Also das ist sehr mega weird. Naja, also ich glaube, es kann ja schon seinen gewissen Reiz haben, wenn das jetzt irgendwie ein sexy Paar ist oder so, wo man auch einen Porno quasi von schauen würde, dass man dann zumindest guckt, werde ich hier entdeckt, bin ich relativ safe. Werde ich hier entdeckt als neuer Star am Spannerhimmel. Ja, also sehen mich die Leute oder nicht? Und dann kann ich mir schon auch vorstellen, dass man da vielleicht zumindest in gewisser Weise mal zuguckt eine kleine Zeit lang. Und du musst ja auch immer wissen, also du fühlst dich dann im Moment ja total schlecht als Spanner und wirst dann erwischt. Und erschrickst dann auch, scheiße, ich wurde erwischt. Aber glaub mir, das ist wie bei so wilden Tieren, die haben immer mehr Angst vor dir als du vor ihnen. Genauso ist es auch, wenn du irgendwie so ein vögelndes Schweinchenpärchen siehst, dass du quasi die ja auch erwischst. Also wenn die dich sehen, haben die ja viel mehr Angst vor dir, weil sie denken, ach du Scheiße, ich dachte, wir sind alleine. Und jetzt ist da so ein scheiß Typ, der uns wahrscheinlich gerade anzeigen will. Die denken ja, also gut, also wenn sie jetzt sehen, wie du gerade dir einen schwängelst, dann ist relativ klar, dass du sie nicht anzeigen willst. Oh, dann ist Aussage gegen Aussage. Dann kannst du sagen, der hat mich öffentlich Ärgernis und so weiter. Ja, aber bei Pärchen, die Sex im Wald haben, ist jetzt in 9 von 10 Fällen eine Kamera dabei und das ist irgendwie Lucy Cat oder so. Aber kleiner Hinweis, also ist natürlich jetzt kein offizieller Ratschlag, weil es wahrscheinlich gegen mindestens 12 oder 15 Gesetze verstößt. Aber ich meine, du hast halt eine Waffe dabei, ne? Also allein den Gesichtsausdruck von ihr zu sehen bei einem Warnschuss oder wenn du ihm einfach mal so aus nächster Nähe in den Kopf schießt oder so. Einfach so, dass dieses... Und dann aber so, oh shit, ich habe mich ja beim Sex erwischt irgendwie. Ich dachte, das wäre ein Keiler oder so. Einfach um wirklich so dieses... Also, weil dann ist es gar nicht mehr so unangenehm, dass du sie gerade beim Sex... Gegen welches Gesetz soll denn bitte schön verstoßen, dass du ihm gegen den Kopf schießt? Also. Naja, aber dann ist es nicht mehr so unangenehm, dass man jemanden beim Sex überrascht hat, weil dann einfach erstmal der Tod Mannes im Vordergrund steht. Aber dann hast du jemanden beim Sex mit einer Leiche erwischt. Stimmt, dann wird es Nekrophilie, aber dann steht nicht mehr Aussage gegen Aussage. Dann ist es ein Fall für Gerichtsmediziner. Aber dann solltest du natürlich gerade darauf verzichten, dir einen runterzuholen. Ja? Weil das weird kommt, wenn du irgendwie ihn erschießt und selbst deine Flinte irgendwie steif ist. Also ich finde es mit dem Warnschuss gar nicht schlecht. Aber dann bitte warten. Du siehst es ja ungefähr, wann er kurz vorm Kommen ist. Und kurz bevor er kommt, machst du einen Warnschuss, sodass die total erschrecken. Und im besten Fall spritzt er sich irgendwie selbst noch ins Gesicht. Oh, schön. Oder wie in diesen Domina-Videos. Schön den Orgasmus versauen. So, oh nee, dann kann er nicht mehr kommen, weil er gerade halb erschossen wurde. Mega damit gut. Kenne ich mich jetzt nicht aus, Andreas. Doch. Doch. Nochmal einen anderen Einblick geben. Aber, gesehen. Hast du schon mal im Wald Sex gehabt? Ja. Antworte. Achso, ja, hast du schon. Deswegen schreibt er ja auch, dass er da so oft Pärchen erwischt, weil es natürlich der erste Ort ist, der einem in den Sinn kommt, wenn man mit der Azubine das erste Mal allein im Wald ist und man überlegt, wo könnten wir denn mal in der Öffentlichkeit ist und man denkt, wo könnten wir jetzt mal Public Sex haben. Dann kommt als erstes immer wahrscheinlich der See, wo das Klärwerk irgendwie die Sachen reinpumpt. Aber dann kommt Wald eigentlich. Und dann so mit einer Decke oder auf dem Waldboden? Schön auf dem Waldboden. Auf dem Waldboden. Also ja. Waren auch Ameisen beteiligt am Sex. Naja, also bei mir sind ja häufig Ameisen. Ja, bei mir sind ja oft Ameisen beteiligt beim Sex, weil ich drauf stehe, wenn die mich anpinkeln beim Sex. Aber. Ja, meine Güte, das bisschen Löwenscheiße oder was das auch immer ist, in dem man sich da wälzt, ist jetzt auch nicht so schlimm. Also peinlich wird es natürlich, wenn man irgendwie denkt, man spielt ihr an der Klitoris rum und dann merkt man, dass es irgendwie nur so ein Tanzapfen, der runtergefallen ist oder so. Aber ich finde es, also Sex und Wald ist doch das Naheliegendste für Outdoor-Sex. Ich habe einen fühlerähnlichen Penis. Ein Fühler. Ja, ich glaube, also ich hatte noch nicht im Wald Sex. Das ist natürlich durchaus reizvoll. Also ich würde nicht Nein sagen, aber ich glaube, hinterher wirst du dir sagen, ob das jetzt so viel besser war als auf der heimischen Couch, weiß ich nicht, weil, wie gesagt, was da für Ungeziefer rumläuft, dann brauchst du eigentlich irgendwie noch ein Handtuch. Also ich kenne es von... ein Handtuch? Ja, ich kenne es von Sex on the Beach, dass man dann, ja gut, jetzt ist hier alles sandig und dann muss man ständig kommen und gucken, Leute, da ist wieder irgendwo ein perverser Jäger unterwegs. Also das hat mir dann schon die Lust ein bisschen versaut. Aber du kannst uns ja als Jäger vielleicht mal Tipps geben, wo ist es denn am klügsten, Sex zu haben im Wald? Weil... Sind Jäger vornehmlich da am Waldrand zu entdecken oder sind die eher so bei Lichtungen? Weißt du, es werden noch manchmal auch so Lichtungen im Wald quasi erschlossen, damit da die Jäger einen besseren Überblick haben und die Viecher erschießen können. Da sollte man vielleicht nicht gerade Sex haben. Also wo als Pärchen kann man am besten Sex haben im Wald? Vielleicht kannst du uns da ein paar Tipps schicken. Also Tipp und Antitipp ist natürlich Hochsitz, ne? Das stimmt. Ja. Da habe ich schon ein paar Pornos gesehen. Nachteil, das ist natürlich der Nummer 1 Spot für einen Jäger. Ja. Aber wenn keiner da ist, ist keiner da. Wenn keiner da ist, ist keiner da und man sieht ihn ja dann rechtzeitig kommen. Ne? Aber dann kann man natürlich nicht so schnell irgendwie die 25 Stufen runterklettern oder so. Da holt er einen dann ein, ne, wenn er anlegt. Also ein Jäger, ne? Ey. Jäger, ey. Also ich finde auch wahnsinnig gruselig. Im Wald will man doch keinen Jäger begegnen. Also weder beim Sex noch beim Spazieren. Da musst du immer, ich bin kein Wildschwein, so würde ich dann mal so und winken. Nein, ich bin ein Mensch. Ich hätte immer Angst vor einem Schuss eines Jägers. Ja. Gut, bitteschön. Wenn du mal zu NDA kommen willst, sagst du Bescheid. Übrigens, was mir noch einfiel, das habe ich in den Mails nochmal gesehen, Grüße an den Mike, der hatte uns vor ein paar Monaten schon mal dieses Gagipedia gemacht. Ach. So quasi als unser eigenes Wikipedia. Das heißt, wenn ihr da mal guckt auf Gagipedia, also wirklich G-A-G-I und dann P-E-D-I-A, googelt das einfach mal. Ich glaube, .de ist das. Da könnt ihr natürlich fleißig mitschreiben. Oh ja, das würde uns freuen. An den ganzen Folgen. Das hilft uns auch ein für alle Mal, das Gerücht von Lars zu beenden, dass wir irgendeine Frage schon mal doppelt hatten. also danke nochmal an Mike. So, dann. Sehr gut. Kommen wir zum nächsten Ding. Das finde ich eine interessante Frage. Ihr durchlauchtigsten Herrschaften, die Barone Lynch und Pausen. Ich möchte eine Frage an euch richten, die auch auf vielfachen Aufruf eurerseits eine komplett andere Richtung einschlägt als die meisten der eingeschickten Probleme. Ich hoffe dennoch auf eine gewohnt qualitativ hochwertige, ungelenke und inadäquate Antwort. Nun zur Hauptsache. Zurzeit stehe ich etwa bei der Hälfte meiner Promotion im Bereich Astroteilchenphysik und muss mir früher oder später ernsthafte Gedanken darüber machen, ob ich weiterhin der universitären Forschung treu bleiben will oder doch einen Arbeitsplatz außerhalb dieses Biotops anstrebe. Wenn ich mir die Frage stelle, was ich wirklich will, lautet die Antwort in jedem Fall weitermachen. Dann allerdings drängt sich mir folgende Frage auf. Bin ich tatsächlich in der Lage, eigenständige Forschung zu treiben? Kann ich die Kreativität aufbringen, neue Ideen und Ansätze zu entwickeln, die noch nicht in irgendwelchen Artikeln untersucht wurden? Mit anderen Worten, bin ich nicht vielleicht einfach zu beschränkt und ideenlos, um sinnvolle Beiträge zur Wissenschaft zu leisten? Das mag etwas merkwürdig anmuten, da ich ja während der Promotion offensichtlich an einem Thema arbeite. Dieses wurde mir jedoch mehr oder weniger durch meinen Betreuer vorgegeben. Obendrein handelt es sich dabei um eine eher generische Fragestellung innerhalb der Erforschung dunkler Materie. Das hat man schon zigfach mit anderen Experimenten gesehen. Naja, wenn ich ehrlich bin, finde ich das etwas langweilig. Irgendwie schaffe ich es aber ums Verrecken nicht, ein spannendes Thema zu finden, welches noch nicht betretende Pfade einschlägt. So, dann komme ich mal also zur konkreten Frage. Da wir ja, fängt der Satz an. Nichtsdestotrotz habe ich schon deutlich klügere Köpfe als mich damit scheitern sehen, um dann doch in der freien Wirtschaft zu landen, weil eine Festanstellung nicht möglich war. Da ihr beide tagtäglich kreativ arbeitet und darin respektable Leistungen vorzeigen könnt, möchte ich von euch wissen, wie ihr es schafft, stets einfallsreich zu bleiben und ob es möglich ist, Kreativität zu trainieren. Ich warte gespannt auf eine Antwort. Ja. Interessant, interessant. Also ein Astro Teilchenphysiker. Da habe ich schon mal von Anfang an nicht verstanden, wie man da überhaupt sich die Frage stellt, ob man an der Uni bleibt oder was denn sonst. Also ich meine, als Physiker oder Ingenieur kannst du ja wirklich irgendwie so bei Mercedes anklopfen und da dann irgendwie arbeiten, aber wenn du bei Audi anrufst und sagst, ja, du beschäftigst dich mit dunkler Materie, kann ich auch bitte ihren A4 irgendwie entwickeln? Ja, da sind es eher die irgendwie die Bewegungen auf den Kontos der Geschäftsführer, die da dunkle Materie beinhalten, aber sonst wird es schwierig, ja. Das stimmt. Und also deswegen, aber gut, da bin ich natürlich auch nicht wissend. Für mich dachte ich immer, wer sich mit sowas Speziellem beschäftigt, muss natürlich in der Wissenschaft bleiben und kann nicht in die freie Wirtschaft, es sei denn, sind halt irgendwelche freie wissenschaftlichen Einrichtungen, die privat eben finanziert sind. Also ich habe keine Ahnung, was der da noch machen kann. Aber das ist super interessant, ne? Muss man auch mal wirklich sagen, ne, Andreas? Das ist ein echt interessantes Thema. Ja, Kreativität in Flaschen abfüllen ist ja ein bisschen das, was wir hier versuchen zu machen. Ich finde das eine richtige Herausforderung, also gerade in der Forschung. Also selbst wir haben natürlich hier in unserem Arbeitsrahmen, also wir können halt sagen, okay, wir müssen, weiß ich nicht, Formate entwickeln oder Sendungskonzepte oder Einspieler oder so. Selbst wir haben ja einen Rahmen, in dem uns sich unsere Kreativität leiten lässt. Wenn du halt in der Forschung bist, kann es potenziell ja alles sein, was man erforschen kann. Da muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen über den Forschungsstand, so wie wir gucken müssen, was gibt es eigentlich da draußen schon, um dann zu sagen, egal, machen wir trotzdem nochmal genauso, wie es das schon gab. Ich finde es immer wieder mega schwierig, kreativ zu arbeiten. Aber man darf halt nicht vergessen, wir sind halt auch beide extrem talentiert, ne? Ja, das ist der Unterschied. Das ist das Problem. Und das können wir dir jetzt nicht irgendwie rüberschicken. Schwierig, weißt du? Und da will ich dir auch gar nichts von abgeben, weil das brauche ich noch. Ich habe gerade auch überlegt, was man wirklich als ernsthaften Tipp geben könnte. Ich glaube, also Kreativität ist eine Sache, die man wahrscheinlich so eher so in Kindheitstagen fördert und dann irgendwie merkt, man ist kreativ und dann fördert man das immer weiter und ja, vielleicht kann man das auch noch später fördern, aber ich glaube, das ist erstmal ein Talent, das man hat, und kreatives Arbeiten ist dann wieder eine ganz andere Sache, und das hast du auch schon so angesprochen. Bei uns funktioniert ganz viel über inspirieren lassen von schon bestehenden Dingen, also die einen nennen es Clown, die anderen nennen es Clown. Es ist Clown, also du solltest einfach viel klauen. Nein, unterhalte dich mit Kollegen quasi, was du ja wahrscheinlich schon machst, mit anderen Wissenschaftlern über Themenbereiche, die dich interessieren. Und während dieser Unterhaltung kommen manchmal irgendwelche Fragen auf, die vielleicht noch nicht geklärt wurden. Und dann hast du quasi dein eigenes Ding. Genauso wie wir uns quasi Formate anschauen von, was weiß ich, Jimmy Fallon oder so. Und dann überlegen, okay, wie können wir das klauen, ohne dass es als geklaut gilt. Ja. Und dann eben so einen eigenen Ansatz zu finden. Und so funktioniert dann kreatives Arbeiten oft. durch kreatives Klauen. Ja, ja, also ich finde, das ist natürlich auch so inzwischen wissenschaftlich arbeiten. Gerade in deinem Bereich ist es halt auch sehr abstrakt so, ne? Also ich sag mal so die goldenen Zeiten, wo man irgendwie vielleicht ein Werner von Braun war und irgendwie dann noch über ein bisschen Finanzspritze vom Führer noch in Ruhe forschen konnte, die sind ja nicht wirklich vorbei, ne? Und das ist ja auch gut so. Oder vielleicht ein Otto Lilienthal, der einfach losgeflogen ist. Ich habe am Wochenende 6 Stunden die deutschen Doku gesehen, Terra X, sehr gute Nummer. Scheiße, was ist für ein geiles Volk, ey, zieht jetzt mal rein. Ich meine, ich sag nur Stichwort Bach, ne? Also, Jesus. Heine, Schiller, Goethe, ne? Krass. Alles schon ein paar Jährchen her, ne? Alles schon, Bertha Benz. Fakt ist, dass Astroteilchen Physik ist natürlich ein sehr schwammiges Thema, wo man sehr, also wo man nicht sagen kann, ja, das brauche ich im Alltag oder das ist ein Phänomen, das würde ich gerne mal untersuchen, weil dann auch das Ergebnis ist vielleicht am Ende sogar nobelpreiswürdig, aber es ist trotzdem langweilig, auf einer Party zu erzählen, ne? Ist jetzt nichts, wo man irgendwie mit angeben kann und sagen, hier, guck mal, ich habe irgendwie festgestellt, die Dichte von Kohlenstoff ist doch irgendwie, weiß ich nicht, 1,3442 und nicht 1,341 und so. Pff, ist langweilig. Mühe ist die Währung. Ich, an deiner Stelle würde ich sagen, zieh dich komplett zurück. Du brauchst entweder eine Muse, eine Frau, die einfach vom Intellekt her nicht so weit denkt und dir wirklich andere Themen präsentiert, sodass du wieder in der Arbeit Kreativität leisten kannst. Oder, nee, eigentlich ist nur das. Du brauchst eine Muse aus meiner Sicht. Ich habe noch einen Tipp. Und zwar Stichwort Hashtag Podcasts. Oh. Also ich glaube, dass man kreatives Arbeiten hauptsächlich dadurch trainieren kann, indem man kreativ arbeitet. Und wenn du jetzt zum Beispiel einen anderen Ansatz findest, zum Beispiel dein Thema ist sicherlich ein Thema, das sehr, sehr viele Leute interessiert. Ich glaube, im amerikanischen Bereich gibt es wesentlich mehr Physiker-Podcasts und so Astrophysik-Podcasts als hier in Deutschland. Das heißt, wenn du sagst, okay, du hast darauf Lust, das würde mich interessieren, ich spreche über meine Arbeit, über meine aktuelle Forschung, dann kann es dir sicherlich helfen, dann vielleicht auch mal von Zuschauern oder selbst irgendwie auf neue Gedanken zu kommen oder irgendwelche Kommentare zu lesen, die dich dann wiederum inspirieren, Neues zu machen. Und wenn du da irgendwie einen knackigen Ansatz findest, ich meine, wir haben ihn gefunden, ja, einen knackigen Ansatz, ja, durch Zuschauereinsendungen, und du wirst ihn vielleicht auch finden, und dann denke ich, das ist ein guter Tipp für dich. Von mir, kostenlos. Ja. Ich möchte nur, dass wenn du einmal irgendein Teilchen entdeckst, ja, dass es entweder Gagreflex oder Lars heißt. Lars einfach als Teilchen, ja. Teilchen entdeckst, das auch, strotzt auch so von Unwissenheit einfach. Nach mir ist ja schon das Gottpartikel benannt, deswegen brauche ich das nicht mehr. Ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage, ja, oder? Ja. So, jetzt wirst du zunächst denken, wirst du denken, ja, die hatten wir doch erst letzte Woche, aber dieses Mal kriegt die Frage einen ganz anderen Twist am Ende. Also gedulde dich, ja? Mhm. Lieber Lars, lieber Andreas, ich brauche eure Hilfe und das dringend. Kurz zu mir, ich bin 29, weiblich und gerate gerne in unfassbar dummen Situationen, weil ich nie über Konsequenzen meiner Handlungen nachdenke. Ich habe vor einiger Zeit jemanden, von dem ich Fan bin, eine Mail geschrieben. Ja. Mhm. Mein erster Schock kam, als er tatsächlich geantwortet hatte und ich mich wie eine kleine Schneekönigin gefreut habe. Es ging dann einige Male hin und her, und als ich mich versichert hatte, dass er es wirklich ist und nicht irgendein Praktikant oder so, nahm meine anfängliche Skepsis ab und wir haben uns gut verstanden. Da wir beide eine Gmail-Adresse haben, konnten wir dort auch über die Hangouts chatten. Was soll ich sagen? Es wurde beim Chatten ziemlich schnell dreckig und versaut. Und zwar nicht so ein bisschen Sexting versaut, sondern so richtig wie in einem Porno. Dagegen sind eure Mails Kinderbücher. Uiuiui. Irgendwann hat er mir angeboten, dass wir das in echt machen sollten und wann ich das nächste Mal in seiner Stadt sei. Da musste ich beichten, ich bin verheiratet. Und das ist nicht mal die Pointe. Er ist nämlich sehr professionell damit umgegangen und war ganz lieb. Danach haben wir nicht mehr geschrieben, aber er geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf. Mein Problem ist, in einiger Zeit gehen mein Mann und ich zu einer Veranstaltung, wo er auch dabei ist. Ich habe tierische Angst, dass er mich erkennt und irgendwas sagt. Soll ich meinem Mann die ganze Sache beichten? Soll ich nicht zu der Veranstaltung gehen? Moment, geht es um Rocket Beans? Das wurde nicht geklärt, ne? Naja, es könnte natürlich ein Was soll das denn sonst sein? Also ich denke jetzt an Donny zum Beispiel, weil Veranstaltung könnte halt so Live-Podcast sein. Flo Harten ist raus, als es hieß, dass er Erfolg hat und einen Praktikant hat. Das kann es nicht sein. Es könnte, aber Donny, weiß ich nicht. Ach so, die Person hat Erfolg und einen Praktikanten. Also, weil sie meinte, sie war nicht sicher, ob die Person das wirklich ist und nicht irgendein Praktikant. Ja, das kann ja jeder von hier sein. Na, aber hier würde man nicht denken. Also hier weiß man, dass die Leute selbst antworten. Naja, nö, das würde ich noch nicht ausschließen. Flo Harten ist für mich noch nicht aus dem Rennen. Doch, mit Veranstaltungen, wo er auch ist, das kann er nicht sein. Na, für mich war er da aus dem Rennen, als es hieß, ich bin verheiratet, ja, dann will ich dich doch nicht bumsen. Also ich glaube, da würde, für alle Leute, die Rocket Beans nicht kennen, alle Namen, die wir nennen, hier sind Rocket Beans Mitarbeiter. Ja, für ach so, die zwei, ja. Drei Leute, die gerade aus Versehen Gag-Reflex gehört haben. So, du musst jetzt nach unten, genau. Andreas versucht hier gerade Apple zu verstehen, aber das funktioniert mal wieder nicht. Also, ich glaube, du solltest, was ist denn da passiert? Also wenn da wirklich vor dieser Webcam Dinge passiert sind, die schlimmer sind als unsere Mails. Also es ist schlimmer als irgendwie an seiner Scheiße zu riechen, wenn man Klopapier benutzt hast oder hinters China zu kacken oder irgendwie, naja, also wir haben ja schon wirklich die untere Schicht der Gesellschaft quasi gehabt. Das heißt, ihr hattet da wirklich Sex vor der Kamera. Ihr hattet da wirklich Webcam-Sex oder was? Hangouts kann man auch Videochat machen oder wie das? Ja. Okay. Genau, das heißt, ihr hattet da wahrscheinlich wirklich so Sex. Also du hast dir einen runtergeholt und er hat irgendwie masturbiert. Sich einen runtergeholt. Ja, und deswegen ist es natürlich schon für mich, es gehört zur Sparte Fremdgehen. Hast du bei der Frau gerade gesagt, sie hat sich einen runtergeholt? Frauen holen sich doch keinen runter. Na, das kann man, das nennt man auch so. Quatsch, das meinst du nicht ernst. Du sagst aber einer Frau nicht, wenn sie es sich selbst macht, dass sie sich einen runterholt. Nee, was soll sie denn runterholen, bitte? Ist das nicht davon, dass man die Latte quasi runterholt, indem man sie so lange rubbelt, bis sie alleine endlich runtergeht? Jetzt, wo du sagst, könntest du schon recht haben. Ich weiß es nicht. Ist das nicht, ich weiß es auch nicht. Ich war kurz verunsichert und dachte, ach komm, ich zieh's einfach durch, es wird mich schon kein Arschloch korrigieren hier, aber gut. Also, ich würde sagen, du hast ein ernsthaftes Problem in deiner Ehe und du solltest drüber reden. Ja, also es gibt ja eine Sorte Mann, für die das völlig okay wäre. Also, wenn der Mann auch Riesenfan von diesem Typ ist, könnte es sein, dass er, sage ich mal, offen es ist, gar nicht schlimm findet, wenn der Typ dich mal richtig durchvögelt und er vielleicht daneben stehen darf. Also diese Art Mann gibt es, die sagt, ey, normalerweise mag ich es nicht, wenn du fremd gehst, aber der Typ ist einfach ein Star, der hat 3000 Follower bei Twitter. Ich kann es nachvollziehen, wenn du unsere 10-jährige Beziehung dafür wegwirfst und unser Sohn das sogar mit ansehen muss. Und der hinterher sauber machen muss. Das kann ich nachvollziehen. Ich würde mit deinem Mann da mal drüber reden und ein bisschen vorfühlen, ob er sich das vorstellen könnte. Also so zwischen irgendwie, sag mal, Schatz, was möchtest du morgen essen? Und darf es noch ein zweites Bier sein? Du wärst schlimm, wenn hier mein Lieblingspodcaster mich mal durchvögelt auf der Bühne während der Live-Show, wo wir nächste Woche hingehen, jetzt nur mal gesponnen. Und dann einfach mal so vorsichtig vorfühlen, wie er darauf reagiert. Ja. Also ich glaube, du brauchst auch keine Angst haben, dass wenn du ihn live siehst, diese Person, dass sie dann gleich zu dir kommt und sagt, ey, du bist doch die, die mir ihre Muschi schön gezeigt hat, oder? Kannst du dich noch erinnern? Also, wenn ihr da so intim wart, dann glaube ich nicht, dass er so wenig Feingefühl hat und dich dann sofort darauf anspricht, wenn er ja offensichtlich sieht. Also du solltest auf jeden Fall immer offensichtlich zeigen, dass der Typ neben dir auch dein Ehemann ist. Also wirklich die ganze Zeit so Arm in Arm rumlaufen und wenn er mal nicht will, dann sagst du, nee, ich wollte jetzt schon offen zeigen, dass wir zusammen sind, um eben zu verhindern, dass derjenige auf dich zukommt und dich quasi gleich weitervögeln will. Weil eigentlich hast du ja schon dein Ja gegeben, also yes ja. Means yes in dem Fall. Ja. Und er dürfte dich ja laut Grundgesetz sofort liebkosen. Genau, ihr habt jetzt einen Vertrag eigentlich. der Mann hat da jetzt erstmal nichts mehr zu melden und kann vor Gericht auch keine Ansprüche geltend machen. Aber wäre das nicht für dich auch fremdgehen, wenn deine Freundin jetzt mit einem anderen Webcam-Sex hätte? Also, da meine Freundin Webcam-Girl ist, ist das ja was sie jeden Abend macht und was ich vor der Beziehung schon wusste. Deswegen nein. Es kommt drauf an. Wirklich. Wenn ich glaube, wenn dass sie dir verheimlicht, also du kommst quasi rein und sie sieht, dass sie gerade mit einem, mit irgendwie Oliver Pocher oder so. Webcam-Sex hat. Dann würde ich sagen, wirklich wieder so ein kleiner Arschloch-Typ, wirklich? Ja, ja. Also ich glaube, wenn man verheiratet ist, könnte das doch ein Ausweg sein. Und wenn der Typ in gewisser Weise unerreichbar ist, also auch wenn er ja offensichtlich in gewissem Maß prominent ist, übrigens können wir ausschließen, dass es um Rocket Beans geht, weil sie geschrieben hat, dass die Person danach professionell damit umgegangen ist und das ist bei unserer notgeilen Fraktion hier in der Firma eigentlich schwierig auszuschließen. Veranstaltung ist auch so schwammig. Ist das ein Konzert oder ein Auftritt von der Person oder ist es irgendwie, sieht man sich bei der, weiß ich nicht, bei der Fitnessmesse oder so zusammen? Ich würde echt vorschlagen, ja, wenn die Veranstaltung größer ist als 50 Mann, geh hin. Wenn es eine kleine, intime Runde ist, wird er dich bemerken und dann wird es sehr unangenehm. Nee, das wird richtig geil, ey. Ihr werdet richtig Spaß haben. Du solltest eher mal jetzt schön nach Hause gehen, mit deinem Ehemann sprechen, weil du hast nämlich auch Sachen wie geschrieben, er geht mir nicht mehr aus dem Kopf und so weiter. Ja. Das heißt, du hast da mehr Probleme als nur einmal kurz Webcam-Sex gehabt. Du hast da offensichtlich irgendein Sexproblem in deiner Ehe. Keine Ahnung, irgendwann neue Sachen mal ausprobieren, einfach mal in den Wald gehen und dich und von einem Jäger irgendwie bespannen lassen. Solche Sachen oder hinter einer Kirche kacken. Also irgendwelche Maßnahmen treffen, damit eure Ehe mal gerettet wird und jetzt nicht hier von uns irgendwelche Tipps bekommen wollen. Und schreib uns bitte als E-Mail, wir werden es vertraulich behandeln und niemanden hier im Podcast sagen, schreib uns bitte, wer das war. Ja, ey, weil ich hab's auch erlebt, auch größere deutsche Stars, vorsichtig nicht, dass du gleich nicht mehr zu hören bist. Ja. Also, was ich schon für Leute gesehen habe über Freundinnen, große deutsche Stars, die bei irgendwelchen Mädels in den Stories lurken, in den Instagram-Stories und dann schreiben. Und dann kommt trotzdem raus, sie sind, und man weiß eigentlich, dass sie verheiratet sind und so einen Scheiß. Was ist denn lurken? Naja, so rein luschern, sage ich jetzt mal auf Deutsch. Das heißt ein lurken, also so ein notgeil. How you say in German? You don't know. What is it? Spannen? Jungfernhäutchen is it? Yeah, maybe spannen. Hunter in the forest, you know? Yes, okay. When his rifle hurts and he's like cleaning the rifle up and down, up and down. When he's lurking. Exactly, that's when he's lurking. Okay. So. Aber noch einer oder was? Ja, klar. Hey Lars und Andreas, ich habe schon seit längerer Zeit ein Problem. Und warum auch immer, dachte ich mir, wende ich mich damit an euch. Ich habe eine Freundin, die ich seit 4 Jahren kenne. Ich war sehr lange ihre einzige ernsthafte Freundin. Die anderen sind alle witzig, oder wie? Das liegt vor allem daran, dass sie sehr introvertiert ist und keinerlei Ahnung von sozialen Protokollen hat. Die meisten Menschen wollen auch erstmal mit ihr zu tun haben. Sie blockt jedoch all das ab, da sie große Minderwertigkeitskomplexe hat und nicht an die gute Absicht dieser Menschen glaubt. All das macht natürlich unsere Freundschaft sehr kompliziert, da sie es mir auch gerne übel nimmt, wenn ich mit anderen Freunden etwas mache, auf der anderen Seite jedoch mir gegenüber ihre Wertschätzung kaum zeigt und immer wieder ihre Launen an mir auslässt. Da ich mit ihr sehr nachsichtig bin, hat unsere Freundschaft trotz allem bis jetzt gehalten. Bei einem gemeinsamen Urlaub habe ich mich mit einem Typen angefreundet und 2 Wochen später ließ sie es dann tatsächlich zu, dass die beiden sich auch anfreundeten. Er lebt jedoch in Frankfurt, was 5 Stunden entfernt ist. Also für unsere Triangulier-Freunde, die können jetzt in etwa schätzen, wo diese Person lebt. Nach nicht allzu langer Zeit fing sie an, immer depressiver zu werden. Ihm schrieb sie das auch alles, inklusive Suizidpläne und der detaillierter Beschreibung, wie sie sich ritzt. Über ihn bekomme ich all das natürlich mit und er hat mich schon das ein oder andere Mal im letzten Monat im Moment Bescheid gesagt, wenn ich zu ihr nach Hause fahren soll, da er Angst hat, dass sie sich etwas antun könnte. Mir gegenüber hat sie sich hingegen immer mehr verschlossen und hat Treffen im allerletzten Moment abgesagt, um mit ihm zu skypen. Sie hat angefangen, mich wegen allem Möglichen überflüssig anzulügen und ohne selbstgerecht sein zu wollen, muss ich sagen, dass mir ganz schön viel gefallen lasse, da ich auch Rücksicht auf ihren Zustand nehmen will. Jedoch weiß ich nicht, ob und wie lange ich sie noch unterstützen will. Nicht, dass ich ihr nicht helfen will, jedoch ist unsere Freundschaft so einseitig, dass es wirklich zermürbend ist. Sie verlässt seit 2 Monaten ihr Zuhause nur im Notfall und schreibt je nach Lust und Laune zurück, was es auch schwierig macht, sich irgendwie um sie zu kümmern. Ich weiß einfach nicht, wie ich mich verhalten soll. Ich will sie nicht verletzen. Ich will ihr aber auch nicht alles durchgehen lassen und mich einfach ein bisschen von ihr distanzieren. Kommt mir auch nicht nett vor. Würde mich freuen, wenn ihr irgendwie helfen könntet. Leute, wir müssen einführen, am Anfang von so einer Geschichte zu schreiben, bist du Frau oder Mann? Ich hab's, oder hat sie es geschrieben? Das ist eine Frau. Das ist eine Frau, Frau, okay. Ja. Weil, dann war ich die Hälfte der Story auf einer ganz anderen Fälle. Ich dachte, es geht wieder um Friendzone und so weiter. Er hat irgendwie eine Freundin. Okay, es ist eine Frau, die eine Freundin hat. Das ist eine ernsthafte Freundin. Weil du auch ernsthaft, dann dachte ich, irgendwie ernsthafte Freundin, ernsthafte Beziehung. Ganz kurz, das ist aber gut, dass du das sagst. Das wollte ich nämlich schon ein paar Folgen sagen. Gerne in den Betreff der Mail... braucht nicht irgendwie schreiben, hier, euer Pornhub-Abo läuft aus oder so, als Gag-Bait. Schreibt wirklich prägnant, worum geht's grob in der Folge. Das macht es uns einfacher, das inhaltlich zu ordnen. Aber ja, es handelt sich um ein Mädel. Und du kannst auch sehen, dass ein Problem innerhalb eines Satzes zusammenzufassen ist. Und das ist am schönsten für diese Folge. Ja. Also, du hast eine Freundin, die, um das kurz zusammenzufassen, mit der du dich sehr gut verstehst. Und es ist so die erste richtige Freundschaft, die du gebildet hast. Aber die bröckelt jetzt gerade. Sie hat einen Typen kennengelernt. Du hast den gleichen Typen kennengelernt. Es ist aber kein Liebesproblem, sondern irgendwie eher auch dann wieder so ein Freundschaftsding. Sie sagt ihm alles. Wahrscheinlich haben die beiden was. Da sind wir uns einig. Ja. Und du hast nichts mit dem Typen. Und deswegen hast du ein Problem mit der ganzen Nummer. Und dann kommt noch erschwerend dazu, dass sie irgendwas von Selbstmord spricht. Wissen wir denn, wie alt die Leute sind? Auch das möchte ich bitte in Zukunft wissen, gleich am Anfang. Ja. Es ist ja oft gar nicht wichtig, aber oft dann eben doch. In dem Fall gibt es kein Alter tatsächlich. Okay, es klingt für mich eher nach jüngerer... stell mir vor, die sind alle um die 40 oder so. Ja, also Indizien dafür, dass es jüngere Menschen sind, ist erstens, dass es ihre erste Freundschaft ist. Ich würde sagen, das hat man dann vielleicht mal so mit 16, bei ganz schwierigen Fällen vielleicht mal mit 20 oder so. Schuldig. Wenn es dann in Richtung 30 geht, sind das schon Psychopathen, würde ich sagen, die da erst ihre erste Freundschaft haben. Also ich glaube, es handelt sich um jüngere Leute. Und zweite Indiz war auch das mit diesem Selbstmord, weil das klingt jetzt gar nicht so ernst, oder? Also sie hat jetzt nicht gesagt, dass sie sich ernsthaft Sorgen macht. Ja, ein bisschen Ritzen, ein paar Suizidpläne, das ist jetzt nichts, was man, sag ich mal, in einer Doppelfolge OC California nicht auch drin hätte. Ja. Ich meine, die einen ritzen ihre Pickel auf mit Kohlrouladen spießen und die anderen ritzen sich eben ernsthaft. Also, wenn es wirklich ein ernsthaftes Problem ist, wenn sie häufiger gesagt hat, Selbstmord, dann hört bei uns natürlich wieder Spaß auf. Schön wieder Selbstmord, Beratungsstelle, anrufen, wichtig, sonst tötet die sich und wir haben ein scheiß Problem. Also, mach das. Wenn du aber glaubst, dass es nur so ein bisschen Flirt mit dem Mann ist, dann trotzdem ernst nehmen das Problem. Also, was ich halt krass finde, du schreibst ja die ganze Zeit, wie einseitig eigentlich diese Freundschaft ist. Mich wundert halt, also warum diese Freundschaft überhaupt für dich noch Sinn macht. Also würdest du dir einfach nur sonst Vorwürfe machen, wenn sie dann wirklich sich umbringt und du dann sagst, ja shit, ich war nicht mehr für sie da oder so. Was ist es, das dich an ihr hält? Sind es irgendwie, weiß ich nicht, hat sie irgendwie immer Süßigkeiten bei sich zu Hause oder so? Gibt es irgendeinen rationalen Grund, dass du sagst, ich möchte weiterhin diese Freundschaft aufrechterhalten, weil ich das Gefühl habe, du lässt dich ausnutzen, vielleicht magst du das auch, dich ausnutzen zu lassen von anderen Leuten, aber mach dir doch nichts vor, die beiden haben was am Laufen oder zumindest will deine depressive Freundin das. Und ich sag mal, die Mail vorzulesen hat wahrscheinlich länger gedauert, als sie noch auf der Uhr hat ein Leben, ne? Ja, also das habe ich mich auch gefragt, das frage ich mich sehr oft übrigens bei manchen Leuten, warum manche Leute nicht loslassen können von A, Beziehungen oder B, Freundschaften, die uns dann quasi schreiben, ja, mein Freund hat mir 5-mal betrogen und schon drei meiner 8 Finger abgeschnitten. die anderen 2 irgendwie anders waren. arbeitet beim Sägewerk oder dergleichen und dass sie dann trotzdem uns noch fragen, ob sie noch befreundet sein sollen. In dem Fall klingt es so ähnlich. Ich habe noch nicht ganz durchschaut, wieso sie jetzt eine ernsthafte Freundin sei, weil da doch nur viel Scheiße von ihr irgendwie kommt. Aber ich hatte auch frühere Freunde, von denen ich mich dann tatsächlich verabschiedet habe, nachdem ich eben 2, 4, 5, 6, 7 Mal das Gefühl hatte, dass ich mehr gebe, als ich bekomme und dass quasi da mehr Leid entsteht in dieser Freundschaft als Freude. Und ja, Andreas. Ich kenne das auch. Ich habe auch immer das Gefühl, immer muss man selbst der Typ sein, der sagt, hier, willst du dich, hast du nicht Bock, mal wieder was zusammen zu machen? Wollen wir nicht nach Wien fliegen? Darf ich Weihnachten wieder vorbeikommen, Mama? Also immer diese einseitigen Beziehungen, wo man merkt, da kommt absolut nichts zurück. Ja. Ständig muss man hinterher sein, wo ich immer so dieses Selbst, verklärte Selbstwahrnehmung habe, dass ich sage, Mensch, die Leute müssen sich doch danach reißen, mit mir Zeit zu verbringen. Ich hätte gerne so einen lustigen Clown um mich, der mich wirklich sekündlich zum Lachen bringt. Ja, so sehe ich dich auch unironisch. Ja, du bist mein lustiger Clown, mit dem ich gerne mal in Urlaub fahre, ein paar Tage. Klar, das ist nichts Ernstes, das weiß ich, liebe Frauen, das ist nichts für länger. Das ist mal gut, wenn ihr eine schwierige Phase habt für ein paar Wochen, bevor ihr euch dann wieder einer ernsten Beziehung zuwendet, weiß ich. Aber das hasse ich auch. Also deswegen muss man dann irgendwann das, was man liebt, freilassen. Und wenn es zu einem zurückkommt, dann hat man es für sich. Und das ist bei mir noch nie passiert. Also alles, was ich fliegen lasse, meine Güte, sind die schnell weg. Das glaubst du gar nicht. Es kam noch nie jemand an und sagt, ey, Andreas, hast damals recht gehabt, ich vermisse dich jetzt doch. Nö, noch nie passiert. Im Gegenteil, denen geht es allen blendend. Ja. Entweder schwanger, verheiratet, ja. Kinder, richtig gut im Job. Ich hinterlasse Happy Faces, wenn Leute mich verlassen. Ja, du hast sie früher im Keller eingesperrt, Andreas. Ja. Du brauchst dich nicht wundern, dass sie froh sind über die Freiheit. Aber geht es Natascha wirklich so viel besser inzwischen? Wer weiß das schon. Also, und oft überschätzt man sich auch ein bisschen selbst, wenn man sagt, ich kann die jetzt nicht verlassen, weil der geht's doch gerade eh schon so schlecht. Ja, vielleicht geht's ja danach auch besser, wenn ihr euch nicht mehr seht, weil ihr euch ja offensichtlich gerade nicht mehr so gut versteht. Aber um einen positiveren Twist noch reinzubringen, glaube ich auch, es könnte was bewirken, wenn du die Mail, die du an uns geschickt hast, quasi ausdruckst und dieser Person mal zum Lesen gibst. Dann sieht sie nämlich, also ich weiß nicht, kann ich nicht einschätzen, aber dann sieht sie, wie viel Wert sie dir bedeutet. Ach, was weiß ich. Ja, der Klassiker. Ja. Und so weiter. Und sieht eben, dass du dir Gedanken darüber machst. Und vielleicht rettet das eure Freundschaft auf ewig. Ja, und wenn nicht, dann ist es halt auch so. Dann geht es euch besser. Und dann ist es auch nicht schlimm, ganz ehrlich. Also wenn es nicht sein soll, dann soll es nicht sein. Wollen wir zum Ende kommen? Ja, ich guck mal, ja, eine kurze habe ich, glaube ich, nicht mehr. Nee, sind alle ein bisschen länger. Ja, wir haben ja Zeit, dann noch mal ein paar Fragen zu empfangen auf mail@gagreflexpodcast.de. Andreas und ich sind demnächst in Wien unterwegs. Oh yes, das bedeutet, besonders für die, die uns $10 spenden, gibt es wahrscheinlich ein paar schöne Videos aus Wien. Davon weiß Gunnar noch nichts, aber wir werden da schön ein paar Grußvideos für die Hörer, für die elitären Hörer aufnehmen. Genau, und vielleicht, keine Ahnung, wenn wir auch nächste Woche ein bisschen was erzählen können oder übernächste Woche von unserem Trip. Also freut euch drauf und folgt uns auf unseren jeweiligen Instagram-Kanälen. Da werden sicherlich auch ein, zwei Fotos hochgeladen, ne? Genau, wobei ich sagen muss, also wenn ich Fotos von einem Schnitzel mache, kriege ich oft mehr Likes als mit dir, ne? Also das sollte, aber ist ja umgedreht genauso. Gut, also die $5 Rewards, $5 Leute, die werden hier namentlich genannt im Podcast. Vielen Dank an Bumba Fritz. Danke an Benji. Danke Patrick. Explorer 7, lange dabei. Andreas Links. Andreas Links. Oh, Andreas Links, okay. Sauber. Dann Alex, die Klarinette, danke für deinen Support. Danke Iggy Paulsen, du Schwein. Sarah Lueck, hallo, was geht? Und den Rumjoker, du bist mein Broker. Corbinian Law, we want more. A black shade, I fade to black. Next Gen Pam, danke, Ma'am. Das enorme Lineal, danke dir. Micha Hu, danke für deinen Support. Alexander Hoffmann, das geht ja ab, Mann. Daniel Elsner, danke fürs Reinhören. Ja, Kanada, bist cool. Großartiger Feldstecher, danke für deine Unterstützung. Fabian Spampinato, cooler Typ. Sascha Hornung. Geil, Robinson Huso. Yannick Meyer. Cool, Buenaventura, Sulzfleisch. Alex Thumann. André K., Superstar. Eddie Weinraus. Trombonesse ist geil. Jonas Winkler. Patrick Hennig, denke. Yannick Heck. Jörns Herr Husendusen. Lukas Rauscher. Und Eduard KKK. Danke, danke, danke. So, ich würde sagen, oder sollen wir die $10 auch noch? Ja Hans Gock, geiler Typ. Renate Rüther. Jan Sederig, was geht? Simon Müller, mein Freund. Fabibi am Start. Paddels, was geht? Stefan Fritsch am Start. Jim Panse. Evelyn Schütz am Start. Und Gerebor. Und unser momentaner Spitzenreiter ist Frank Elzner mit $25. Vielen Dank für eure Spenden. Ihr unterstützt dieses Projekt. Ihr sorgt dafür, dass wir uns immer mehr verselbstständigen können und dieses Projekt auch langfristig machen können. Es wird auch in diesem Jahr noch einige Überraschungssachen geben. Zum Beispiel mal einen Live-Podcast. Das werden wir organisieren gerade. What? Oh Gott, hoffentlich kommt die nicht mit ihrem Ehemann dann, wenn ich da bin, ne? Stimmt. Ja, darauf freuen wir uns dann auch auf eure Live-Geschichten. Also reserviert euch schon mal die nächsten 52 Wochenenden, denn irgendwann in diesen Wochenenden könnte es sein, dass wir einen Gag-Reflex-Live-Podcast machen. Nehmt euch nichts vor, aber ich glaube, das habt ihr eh nicht vor, ne? Genau. 5 Sterne oder wie viel kann man eigentlich auf iTunes verteilen? So viele, wie es nur geht. Positive Bewertung, freuen wir uns drüber. Facebook, schön weitersagen, auch mal Leuten, die mit Rocket Beans nichts zu tun haben, denn das sind ja ehrliche Formate, die wir hier präsentieren. Gag-Reflex ist ein ehrliches Format, nicht diese Lügenformate bei Rocket Beans, ne? Genau so ist es. Wir sind nämlich auch ehrliche Typen im Gegensatz zu unserem Auftreten bei Rocket Beans. Ganz genau. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.